Ich weiß, dass der Wunsch, töten zu wollen, nicht normal ist. Aber ich weiß auch, dass ich nicht mehr normal bin. Ich weiß, dass der Wunsch, töten zu wollen, nicht normal ist. Aber ich weiß auch, dass ich nicht mehr normal bin. Drogenspürhunde! aus Gewinde mit reduktiver Aminierung Methamphetamin. Methamphetamin.